بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوق بيت الله دم هاند فلتن ين بيت فيهم هيلف ين بيت فيهم فجيبو دنيا دين الله غش لاتت اس غش كلات دنيا دين الله ين دي إغر لاتت اس إغر كلاتت. Und ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und Gesandter ist. Das Kapitel lautet, was wir heute besprochen möchten, ist, der Autor sagt, zum Schirk gehört, dass man Ringe oder Fäden oder ähnliches anhat oder um sich bindet, damit man Übel beseitigt oder Übel abwendet. Das ist das Kapitel. Noch einmal, zum Schirk gehört, dass man Ringe oder Reifen oder Ketten anzieht oder Fäden bindet, um Übel zu beseitigen oder Übel abzuwenden. Okay. Das ist eine Form von Schirk, sagt er. Und wenn er sagt, das ist eine Form von Schirk, das bedeutet, es gibt nur andere Formen natürlich, selbstverständlich. Und wenn wir sagen Schirk, dann wissen wir, es gibt zwei Formen. Wir wissen, es gibt die große Form und es gibt die kleine Form. Und zusammengefasst, wenn jemand so etwas tut, irgendetwas anzieht oder so ähnliches, dann kann das von beiderlei Art sein. Es kann sein, dass es um die große Form des Schirk handelt und kann auch sein, dass es sich um die kleine Form des Schirk handelt. Und das wollen wir jetzt inshallah noch genauer erläutern. Und warum ist das eine Form von Schirk, dass man Sachen anzieht oder so trägt, um Übel abzuwenden? Weil die Ursachen setzt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah setzt die Ursachen, Sabab auf Arabisch. Und es gibt zwei Formen von Ursachen, die wir kennen. Also wenn du irgendwie ein Unheil beseitigen möchtest, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist Qadari, das heißt, es ist irgendwie ausprobiert worden. Das, die ganze Medizin ist ja irgendwie ausprobiert worden. Man hat herausgefunden, dass es nützlich ist. Wie zum Beispiel, wenn man Abführmittel zu sich nimmt, dann führt es dazu, dass abgeführt wird. Okay, das sind Sachen, die man ausprobiert hat. Da gibt es Mittel, die hergestellt werden. Und die hat man ausprobiert und sie funktionieren. Direkt. Das Wort direkt wird betont, weil das noch genau nachher erläutert wird. Dann der zweite Grund für solche Ursachen oder die zweite Art von Ursachen sind gesetzliche Ursachen. Das sind solche Ursachen, die wir erfahren haben durch den Koran oder durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn jemand eine Ursache setzt, also wenn jemand behauptet, beides kommt von Allah, natürlich, weil Allah hat alles erschaffen, Allah hat die Gesetze gemacht. Und beides kommt von Allah. Wenn jemand behauptet, dass etwas Bestimmtes, sei es ein Stück Tier oder irgendetwas, Übel abwendet, oder ein Ring oder ein Faden oder sonst etwas, dann, hat er sich praktisch zu einem Scharik gemacht neben Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er hat Ursachen gesetzt, die Allah nicht zu Ursachen gemacht hat. Also er hat so getan, als wäre das ein Grund dafür, dass er diesem Übel beseitigt wird oder abwendet, und ist es aber nicht der Fall. Also hat er eine Ursache gesetzt und wirklich hat Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der so etwas tut. Die Menschen allgemein, in Bezug auf das Prinzip von Ursache und Wirkung, ja, sind von dreierlei Art. Die einen von ihnen, sie leugnen alle Ursachen. Sie leugnen alle Ursachen. Und das sind die Al-Jabriya und Al-Ash'ariya. Sie leugnen die Ursachen. Sie leugnen also, dass zum Beispiel, auch wenn das hier nicht genau erläutert wird, aber sie leugnen zum Beispiel, dass das Medikament die Ursache ist dafür, dass man geheilt wird. Sie leugnen das. Ja. Sie sagen, nein, das Medikament heilt überhaupt nicht und Allah ist der, der heilt. So sagen sie. Okay, das ist die eine extreme Richtung. Und wie heißt es? Dann gibt es die zweite Art von Menschen, sind diejenigen, die übertrieben haben darin, die Ursachen an Ursachen zu glauben. Sie glauben an Ursachen insofern, dass sie sagen, diese Ursachen, sie übertreiben darin, sodass sie sich nicht mehr auf Allah stützen, sondern eher auf die Ursachen stützen. so dass sie auf, und wir werden dafür Beispiele sehen, inshallah. Dann die und die meisten von diesen Menschen sind oder viele von diesen Menschen sind die meisten der Sufia. Die meisten der Sufia, Sufisten, sie glauben an Ursachen und Wirkungen, die überhaupt gar nicht vorhanden sind. Drittens, die dritte Art von Menschen sind diejenigen Menschen, die an die Ursachen und Wirkungen glauben, aber sie glauben nur an diejenigen Ursachen, die entweder im Koran, in der Sunna erwähnt worden sind, oder die man herausgefunden hat durch Forschung, die man herausgefunden, durch Ausprobieren herausgefunden hat. Und die sind natürlich diejenigen Menschen, die wirklich an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und auch an Allahs Weisheit glauben, denn sie verbinden die Ursachen mit den Wirkungen zusammen. Und sie leugnen das nicht, denn es ist offensichtlich ersichtlich, dass es Wirkung, Auswirkungen gibt, die von Ursachen ausgelöst werden. Es ist offensichtlich, dass wenn ich durstig bin und Wasser zu mir nehme, dann werde ich dadurch nicht mehr durstig. Ist mein Durst gestillt. So, jetzt einen Ring anzuziehen oder einen Armreifen anzuziehen oder eine Kette anzuziehen, wer so etwas macht, was ja keine gesetzliche Ursache ist, auch keine ausprobierte Ursache ist. Also keiner kann sagen, durch einen Armreifen, den ich anziehe, werde ich gesund oder kann ich eine bestimmte Krankheit abwenden. Ja? Das ist weder ausprobiert korrekt, noch ist es gesetzlich korrekt. Wer so etwas macht und glaubt, dass dieser Ring an sich, der Ring an sich ohne Allahs Wirkung, ohne Allahs Allmacht, heilen kann oder die Übel abwenden kann, der ist dem großen Schirk verfallen. Der hat großen Schirk begangen. Ja? Weil er geglaubt hat, dass diese Sachen helfen oder also nützen oder Schaden abwenden ohne Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist natürlich eine große Form von Schirk, keine Frage. Ja? Tayyib. Wenn er, natürlich in Bezug auf Tawhid al-Rububiyyah, wenn er aber nur glaubt, dass das eine Ursache ist, also er glaubt, das hilft dabei und er glaubt, dass es nicht unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala ist, sondern er glaubt, es ist eine Wirkung, die Allah so gesetzt hat, dann ist das eine kleine Form von Schirk. Dann ist es eine kleine Form von Schirk, denn er hat einfach ohne Wissen über Allah geredet und behauptet, darin gibt es eine Wirkung oder darin ist eine Ursache für Heilung oder Abwendung von Übel, was aber gar nicht vorhanden ist. Deswegen noch einmal, die ganzen Ursachen für Heilungen kann man nur erfahren, entweder durch den Koran oder durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder durch Ausprobieren. Zum Beispiel aus dem Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagte über den Honig, fihi shifa'un linnas, darin ist Heilung für die Menschen. Also wissen wir, darin ist Heilung für die Menschen. Warum will ich einmal mehr ausprobieren? Also ich meine, herausfinde, dass es so ist. Dann Allah subhanahu wa ta'ala sagte über den Koran allgemein, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Wir senden vom Koran herab, was Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist. Was Barmherzigkeit, deswegen haben manche Gelehrte gesagt, du kannst jede Ayah des Koran für Ruqya verwenden. Ja, weil alles ist Heilung von Allah subhanahu wa ta'ala. Aus dem Hadith wissen wir, im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, im authentischen Hadith, dass er einmal bei einem Stammeshäuptling, der das vergiftet worden war, durch ein Tier gebissen worden war, dass die Fatiha eine Form der Ruqya ist. Dass das Lesen der Fatiha ein Heilmittel ist, ein gesetzliches Heilmittel ist. Das ist aus der Sunna. Oder eben, indem man ausprobiert, wie ich gesagt habe, Qadari, indem man ausprobiert und etwas herausfindet. Indem man zum Beispiel, man hat eine Krankheit, oder einen bestimmten Schmerz und man nimmt etwas zu sich oder macht eine bestimmte Sache und dann ist der Schmerz weg oder die Krankheit weg. Und da sagen die Gelehrten aber, muss die Wirkung offensichtlich sein. Das heißt, es muss offensichtlich deutlich erkennbar sein, dass der Schmerz weg ist. Oder dass, also mindestens für die Person, die den Schmerz hatte. Oder dass die Krankheit weg ist. Es muss offensichtlich ersichtbar sein. Wie zum Beispiel, wenn man Kay macht. Kay ist diese Art von Verbrennen an bestimmten Körperteilen, dass bestimmte Schmerzen weggehen. Das ist eine ausprobierte Sache, die man damals gemacht hat und bis heute noch macht, wo relativ schnell man merkt, dass dieser Schmerz, den man hatte, oder dieser dieses Leiden, was man gehabt hat, weg ist. Und warum hat man jetzt, warum haben wir jetzt gesagt, die Wirkung muss offensichtlich sein, man muss deutlich erkennen können, dass eine Heilung eingetreten ist. Warum? Weil viele Menschen, damit nicht jemand sagt, ich habe einen Ring angehabt und danach ging es mir besser. Weil es kann ja sein, dass es ihm schlecht ging. Und er hat den Ring angezogen und irgendwann ging es ihm besser. Oder gleich danach ging es ihm, kann sein. Aber es muss nicht sein, dass die Wirkung von dieser Sache war, die er angezogen hat, von dem Ring war. Und es kann sein, dass es eine andere Sache gegeben hat. Ja? Deswegen muss es offensichtlich klar sein, dass diese Wirkung von daher kam, ja, weil es ausprobiert worden war oder so weiter und so fort. Und denn genauso darf es eben nicht sein, dass es aus psychologischen Gründen hilft. Manche Menschen, wenn sie etwas Bestimmtes anziehen, und dann fühlen sie sich dabei wohl, weil sie glauben daran, dass es hilft. Okay? Und es ist offensichtlich der Fall, dass die Psyche einen großen Einfluss hat auf das Wohlbefinden des Menschen. Ja? Also die Psyche hat einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen, sodass manche Menschen, wenn sie solche Sachen anziehen, sich dabei wohlfühlen und es geht ihnen gut. Und wenn sie so etwas nicht haben, dann bilden sie sich ein, dass es ihnen schlecht geht und dann geht es ihnen tatsächlich schlecht. Oder es geht ihnen immer schlechter, bis es tatsächlich ihnen schlecht geht, in Wirklichkeit schlecht geht. Ja? So groß hat die Psyche einen Einfluss auf solche Sachen. Und deswegen haben wir gesagt, es muss ein offensichtlich erkennbar sein, dass dieser Schmerz oder dieses Leiden oder diese Krankheit weggegangen ist oder gelindert worden ist aufgrund dieses Medikamentes oder etwas anderes, was er zu sich genommen hat. Ja. Und es darf nicht einfach, und das ist eben bei solchen Sachen nicht der Fall. Wenn man jemand etwas umbindet oder etwas Ähnliches, dann ist es eben nicht der Fall, dass es nicht, es passiert nicht direkt und auch nicht offensichtlich von dieser Sache selbst. Okay. Und natürlich, wenn wir reden von Reifen, Armreifen, Ringen und so, ist egal, was für ein Material das ist, das ist sehr klar, ob es Gold ist oder was anderes ist. Und Gold ist für die Männer sowieso verboten, aber das ist ein anderes Thema. Oder ob es irgendwie zusammengesetzter Schmuck ist, sei es aus Blei oder sei es aus irgendetwas anderes, oder sei es zum Beispiel Stücke aus Tieren. Manche benutzen Tierstücke, ja, Fell vielleicht oder etwas Ähnliches, und binden es an Autos oder wie bitte? In Afrika sogar. Subhanallah. So, sie binden das an Autos oder an die Tür oder irgendetwas Ähnliches, oder machen ein Auge oder solche Sachen gibt es da, oder bestimmte Bilder, und Hauptsache dieses Bild wendet dann Al-Ain Nawar ab, der üble Blick und solche Sachen. Ja. Und das ist natürlich alles eine Katastrophe. Bei Klutschen gibt es auch diese Augen. Richtig, dieses Auge, genau. Das gemacht, ja. Und warum habt so Augen, blauen, die Augen sind es auch. Gibt so Bilder. Das glaube ich gegen die Uhr ein. Ja. Ein, ja, genau. Und natürlich, wie soll ich sagen, es gibt jetzt, ich habe ja vor einem Kapitel hieß es ja, entweder Übel beseitigen oder Übel abwenden. Und ist ja klar, der offensichtliche Unterschied ist klar, also Übel abwenden, dass Übel gar nicht erst ankommt, und also die hängen praktisch solche Sachen an die Autos oder ähnliches, damit derjenige, der Nazar machen könnte, der einen machen könnte, es gar nicht erst macht, weil er davon abgeschreckt wird. Ja, das ist der Sinn der Sache gewesen. Und Übel beseitigen, natürlich, weil das Übel schon da ist, versuchen sie sich dadurch zu heilen. Ja? Und das ist natürlich auch eine verbotene Sache. Und wichtig jetzt hier nochmal zu betonen, der Autor, Sheikh Muhammad, rahimahullah, leugnet nicht die Ursachen, leugnet er nicht, sondern wir alle leugnen die Ursachen, die nicht im Gesetz vorkommen oder bewiesen sind. Bewiesen sind. Durch die Wissenschaftler oder durch die Menschen, die es ausprobiert haben, bewiesen sind. Das ist, was wir leugnen. Dann erwähnt er einen Vers aus dem edlen Koran. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. Und zwar dieser Vers sagt folgendes aus: Berichtet mir über das, was ihr anstatt Allahs anruft. Wenn Allah mir einen Schaden zukommen lassen wollte, wenn Allah mir einen Schaden zukommen lassen wollte, könnten sie dann diesen Schaden abwenden? könnten sie dann diese falschen Götter, diesen Schaden abwenden? Na. Und gemeint ist mit Anrufen jetzt hier in dem Vers, also nochmal berichtet mir über das, was ihr anstatt Allahs anruft. Gemeint ist hier Dua, weil es im arabischen Wort Tad'una, und gemeint ist hier der Dua in Form von entweder Gottesdienst, reiner Gottesdienst, man betet Allah an, oder gemeint in Form von, dass man von ihm etwas verlangt, von den falschen Göttern etwas verlangt, was nur Allah subhanahu wa ta'ala eben kann. Und zu den, warum ist dieser Vers erwähnt worden? Weil zu denjenigen Sachen, also sie beten zu diesen falschen Göttern. Und was verlangen sie von den falschen Göttern? Unter anderem, dass sie ihnen das Übel beseitigen sollen, dass sie das Übel von ihnen wegnehmen sollen. Und, also dass sie ihnen praktisch helfen sollen in der Notlage oder wenn sie krank sind oder so, beten sie ihre falschen Götter an. Oder sie beten sie an, damit erst gar nicht das Schlechte sie trifft. Damit erst gar nicht das Schlechte sie trifft. Und jetzt gleich merkt man schon, vielleicht merkt man ihr schon jetzt, warum dieser Vers erwähnt worden ist als erstes. Der Autor fängt ja immer mit Koranversen. Warum hat er diesen Vers jetzt gerade eben erwähnt? Wir reden von Ringen und Armreifen und Fäden und ähnliches, die Übel beseitigen sollen und Übel abwenden sollen. Und erwähnt diesen Vers. Berichtet mir über das, was ihr anstatt Allahs anruft. Wenn Allah mir ein Übel zukommen lassen wollte, könnten sie es dann abwenden? Okay. Und dann heißt es im Laufe des Verses, قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ, sprich, Allah ist meine Genüge. Also ich brauche nur Allah, ich brauche eure falschen Götter überhaupt nicht. عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ, auf ihn vertrauen diejenigen, die auf irgendetwas vertrauen. Oder auf die auf etwas vertrauen. Und nur als kleine Sache im Koran ist es öfter der Fall. Allah sagte hier, auf ihn vertrauen diejenigen, die auf etwas vertrauen. Oder die überhaupt etwas vertrauen wollen. Warum hat er nicht gesagt, diejenigen, die auf etwas vertrauen, vertrauen auf Allah? Sondern er sagte, auf ihn vertrauen diejenigen, das ist einfach eine Form der Betonung. Da wird einfach das Akkusativobjekt vorangestellt, auf ihn, um das zu betonen. Okay. Und zu betonen, auf ihn und auf niemanden sonst. Ja. Und hat natürlich auch noch andere sprachliche Vorteile. Wie dem auch sei, wer also vertraut auf falsche Götter oder auf rechtschaffene Menschen, egal, irgendwelche Aulia, Allah nahestehende, oder auf irgendwelche Gräber, der vertraut natürlich nicht auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wenn, als nebenbei gemerkt, wenn jemand auf einen Menschen vertraut, in dem Sinne, dass er zum Beispiel, er sagt ihm, hol mir, zum Beispiel, kauf mir irgendetwas ein. Und er vertraut ihm, dass er das zu dem Zeitpunkt getan hat, ja. Dann ist das nicht das gleiche Vertrauen wie in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Überhaupt nicht. Und ein wesentlicher Unterschied ist, dass diese Person hat diesen Befehl erst ausgeführt, nachdem du sie von ihm verlangt hast. Also, aber von Allah subhanahu wa ta'ala, wir erbitten es von ihm. Ja, wir befehlen ihm nichts subhanahu wa ta'ala. Also ein wörtlicher Unterschied zwischen, ob man auf Allah vertraut, ja, oder ob man einem Menschen vertraut, in einer Sache, die diese Person auch tun kann. In einer Sache, die diese Person auch tun kann. Wenn wir auf Allah vertrauen, vertrauen wir deswegen auf Allah subhanahu wa ta'ala, weil wir wissen, dass in seiner Hand ist der ganze Nutzen, der ganze Schaden. Wenn er jemandem nutzt, will, kann er ihm nutzen. Wenn er Schaden hinzufügen will, kann er jemandem schaden, subhanahu wa ta'ala. Und alles gemäß seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Okay. Jetzt noch einmal die Frage, warum hat der Autor diesen Vers erwähnt? Berichtet mir über das, was ihr anstatt Allahs anruft. Wenn Allah mir einen Schaden hinzufügen wollte, könnten sie dann diesen Schaden abwenden oder hinweg fortnehmen, wenn er schon angekommen ist. Wir reden jetzt, wie ich gesagt habe, von jemand zieht einen Armreifen an, will dadurch seinen Schaden abwenden. Die Antwort ist ganz einfach, der Autor hat verstanden, was mit dem Vers gemeint ist. Diese Götter, diese falschen Götter, sind keine Ursache dafür, oder das Dua machen, das Anbeten dieser Götter, ist keine gesetzliche Ursache dafür, dass Schaden abgewendet wird, oder Leiden gelindert wird, oder ähnliches. Insofern hat er daraus verstanden, dass es genauso verboten ist, nicht nur falsche Götter anzubeten, sondern überhaupt zu glauben, dass irgendetwas helfen oder schaden kann, was eben nicht helfen und nicht schaden kann. Ja? Der hat eben einen Analogieschluss gemacht, hat verstanden, was mit dem Vers gemeint ist und trägt es jetzt auf etwas anderes. Aber das ist nicht der einzige Beweis. Aber das gehört zur Geistesschärfe des Autors, rahimahullah, und dass er den Vers richtig gut verstanden hat. Und das ist, liebe Geschwister, auch eine Sache, die man deutlich merkt, wenn man eben Tafsir liest, weil man liest den Koran sehr oft oberflächlich. Man meint, man hat es verstanden. Man hat auch natürlich offensichtliche Wörter verstanden, aber manchmal gibt es Weisheiten, die dahinter stecken, die einem eben nicht so deutlich werden. Wie eben gerade eben ich erwähnt habe, auf ihn vertrauen Dinge, die auf etwas vertrauen. Ja, warum? Es ist normalerweise auf Arabisch Al-Mutawakkiluna yatawakkaluna alayhi. Diejenigen, die etwas vertrauen, vertrauen. Aber das heißt, alayhi auf ihn vertrauen diejenigen, die auf etwas vertrauen. Also die Satzumstellung hat deutlich einen Sinn. Hat einen deutlichen Sinn. Okay. Dann, das ist nicht der einzige Beweis, sondern wir haben jetzt einen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar an Imran ibn Hussein, ein edler Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Imran ibn Hussein. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam annar nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann sah, in dessen Hand ein Ring aus Gold war. Faqala ma hadhih? Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was ist das? Qala min al-wahina. Er sagte, ich habe es bei mir, weil ich Schmerzen im Arm oder im Handgelenk habe. Al-Wahina, entweder bist du auf den Arm und Handgelenk, weil ich Schmerzen im Handgelenk habe. Sagen wir einfach mal das Handgelenk, auch wenn es auch der Arm sein kann. Faqala, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inzi'ha, fa innaha la taziduka illa wahnan. Zieh es aus oder mach es weg, denn es wird dir nur noch mehr Schwäche hinzufügen. Fa'innaka law mitta wa hiya alayk ma aflahta abada. Wenn du stirbst, während du es immer noch bei dir hast, dann wirst du niemals erfolgreich sein. Und eine kleine Kleinigkeit aus dem Arabischen, die vielleicht interessant ist, deswegen hat der Prophet es auch so gesagt, und zwar der Mann wurde gefragt, warum hast du diesen goldenen Ring bei dir in deiner Hand? Dann sagte er, min al-wahina. Al-wahina ist eben dieser Schmerzen im Hand, in der Handgelenk zum Beispiel. So. Und das Wort wahina und wahn, wahina ist dieser Schmerz, und wahn ist die Schwäche. Das ist das gleiche Wort. Deswegen sagte er, ich habe es wegen wahina in der Hand, und er sagte zu ihm, es wird dir nur noch wahin noch mehr machen. Du hast es aufgrund von Schmerzen, und es wird dir die Schmerz nur noch, oder die Schwäche nur noch mehr vermehren, wenn du sie anhast. Und dann sagt er eben, zieh es aus, denn es wird dir nur noch die Schwäche noch vermehren. Und denn wenn du stirbst, während du sie immer noch trägst, wenn du ihn immer noch trägst, diesen Ring, oder diesen Reifen, dann wirst du niemals erfolgreich sein. Und dieser Hadith ist von Ahmad, rahimahullah, überliefert worden. Und der Autor sagte, der Sanad ist in Ordnung. Er sagte, der Sanad la ba'sa bihi, er ist in Ordnung. Und manche Gelehrte sagen, der Hadith ist Hassan, manche haben gesagt, er ist authentisch, und andere haben gesagt, der Hadith ist schwach. Wie dem auch sei, die Bedeutung des Hadiths ist offensichtlich, und wir werden inshallah auch andere Hadithe finden, die das gleiche aussagen. Insofern ist die Bedeutung des Hadiths offensichtlich richtig, brauchen wir uns darüber keine Sorgen machen. Okay, in diesem Hadith sagte Imran ibn Hussein etwas Interessantes. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Mann gesehen, der einen Ring anhat. Der einen Ring anhat oder einen Reifen anhat. Wer ist der Mann? Wissen wir nicht. Ist nicht in diesem Hadith erwähnt worden. Das ist entweder, hat es diejenige große Weisheit, weil man erwähnt sich nicht selbst, ja. Also man erwähnt nicht die Person, die eine Sünde begangen hat. Normalerweise, ja. Aber es gibt einige, es gibt Dinge, die überliefert worden sind, die darauf hinweisen, dass Imran damit selbst sich selbst meint. Dass Imran, der die Geschichte erzählt, derjenige ist, der sich selbst meint. Bitte schön. Kann ich in meinen Keller gehen? Musst du deinen Papa fragen. Nee, ich habe ihm gesagt, du musst dich fragen. Wallahi, du darfst. Okay. Okay. Also er sagte zu ihm, wenn du das anhast, dann wirst du niemals erfolgreich sein. Und natürlich ist der Hadith ist hier erwähnt worden, weil er sehr gut zum Kapitel passt, weil die Person hat diesen Ring angehabt, damit er in diesem Fall Schmerzen abwendet, Übel, das er hatte, abwendet. Okay. In diesem Hadith ist einige Nutzen, den wir entnehmen können. Marhaba. Und zwar, erstens, wenn man sieht, dass jemand das falsch macht, bevor man ihm sagt, mach es richtig oder unterlasse diese falsche Sache, fragt man erstmal nach, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Offensichtlich sieht das schon so aus, dass dieser Mann so einen goldenen Ring da anhat oder Reifen anhat, ja. Wenn er ihn tatsächlich anhat, ist er sowieso verboten als Mann, ja. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat trotzdem nachgefragt, ma hadi, was ist das? Warum hast du das an? Und das ist eben eine Anstandsform des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ein guter Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man erstmal anfragt, warum. Zweitens, der zweite Nutzen, den wir daraus ziehen können, ist, dass es Pflicht ist, das Übel zu beseitigen. Also Al-Munkar, jede Form von Übel. Und was mit Munkar gemeint? Alles, was der Gesetzgeber verabscheut. Dass das Beseitigen von Munkar eine Pflicht ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, in Si'ha, das heißt, zieh es aus oder mach es weg. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zieh es aus, denn es wird dir nur noch die Schwäche vermehren. Zieh es aus, denn es wird dir nur noch die Schwäche vermehren. Okay, Schwäche inwiefern? In Bezug auf die Psyche oder in Bezug auf den Körper? Gemeint ist erstmal in Bezug auf die Psyche, aber es kann auch sein, dass es ihn in Bezug auf seinen eigenen Körper noch mehr schwächt, was er anhat. Denn, wie ich gesagt habe, manche Leute steigern sich in solche Sachen psychisch so stark ein, dass sie eben glauben, dass solche Sachen, die sie anhaben oder eben nicht anhaben, nutzen oder schaden können. Und wenn jemand an so etwas glaubt, dann hat er eine schwache Psyche. Und sein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala ist sehr schwach. Und diese schwache Psyche kann eben zur Folge haben, dass man glaubt, krank zu sein. Und dann wird man tatsächlich krank. Denn wir wissen, dass manche Leute sind krank und sie vergessen, dass sie krank sind und dann denken sie, sie sind gesund. Und genauso manche Leute sind gesund, sie bilden sich ein, krank zu sein und dann sind sie krank. Insofern wissen wir, dass die Psyche eine große Auswirkung hat auf das Wohlbefinden des Menschen. Und auch die Ursache von den psychologischen Krankheiten ist immer eine eigene psychische Schwäche, eine seelische Schwäche. Der Mensch selbst ist schwach. Und deswegen trifft das nie die gläubigen Menschen, Alhamdulillah. Und er glaubt, die Person, die so etwas anhat, glaubt nämlich, solange ich dieses bei mir habe, werde ich niemals befallen werden von Al-Ain oder von etwas anderem. Und das ist nicht anders als ein schwaches Gottvertrauen, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns beigebracht, wie wir uns schützen können vor allem Übel. Dritter Nutzen, den wir herausziehen können aus diesem Hadith, dass jede Ursache, die nicht der Gesetzgeber oder die man nicht herausgefunden hat, also durch Ausprobieren, in Wirklichkeit nutzt einem gar nichts. In Wirklichkeit nutzt einem gar nichts. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird dir nur noch die Schwäche vermehren. Auch wenn er noch so glaubt, dass es ihm hilft, in Wirklichkeit hilft es ihm gar nicht. Auch wenn er sich einbildet. Viertens, dass so etwas anzuziehen, um Übel abzuwenden oder Übel zu beseitigen, eine Form des Schirk ist. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Er sagte, wenn du stirbst, während du es immer noch anhast, dann wirst du niemals erfolgreich sein. Und wenn er sagt, du wirst niemals erfolgreich sein, das heißt, du wirst verlieren. Okay, ist es eine Form von großen Schirk oder kleinen Schirk? Wie wir am Anfang erwähnt haben, haben wir gesagt, es kommt darauf an, glaubt diese Person, dass sie unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieser Ring oder dieser Faden oder was auch immer, unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala wirkt, dann ist es eine große Form von Schirk. Wenn nicht, dann ist es eine kleine Form von Schirk. Fünftens, das ist sehr wichtig, dass es bei uns allen Menschen in Wirklichkeit davon abhängt, wie die letzten Taten sind, die wir begehen. Die ganzen Taten eines Muslims, wenn er sie begangen hat und die korrekt waren und gebetet hat und so fort, bringen ihm nichts, wenn er gegen Ende seines Lebens Schirk begeht und dann als Muschrik stirbt. Dann ist es nicht so, dass eben geschaut wird, war er mehr Muslim oder nicht, das bringt gar nichts, sondern in Wirklichkeit, was zählt, ist der Zustand, in dem du gestorben bist. Also das Ende der Taten eines Menschen sind entscheidend für seinen Ausgang. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, wenn du stirbst, während du es anhast, dann wirst du niemals erfolgreich sein. Also weist es darauf hin, dass er sterben muss in diesem Zustand. Dann ist es für ihn eine Katastrophe. Okay. Dann haben wir diesbezüglich einen zweiten Hadith. Und zwar von Uqba ibn Amr radiallahu anhu. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Man ta'allaqa tamimatan, fala atamma Allahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan, fala wada'a Allahu lah. Okay, übersetzt ungefähr bedeutet das: Wer ein Amulett oder ein Talisman, ich sage jetzt einfach mal Amulett jedes Mal, wer ein Amulett trägt, so möge Allah ihm seine Angelegenheit nicht vollenden. Und wer eine Muschel trägt, so möge Allah ihm seinen Schaden oder sein Leiden nicht hinwegnehmen. Noch einmal, wer ein Amulett trägt, so möge Allah seine Angelegenheit nicht vollenden. Und wer eine Muschel trägt, so möge Allah sein Leiden nicht hinwegnehmen. Dieser Hadith ist überliefert worden bei Imam Ahmad und bei anderen, und der Hadith unabhängig davon, ob er authentisch ist oder nicht, manche haben gesagt, er ist authentisch, aber wir haben einen anderen Hadith, wo wir wissen, dass er authentisch ist, und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man allaqa shay'an wukila ilayh, das heißt, wer irgendetwas aufhängt, wer das aufhängt oder anzieht, Klammer auf, weil er glaubt, dass es irgendwie nutzen oder schaden kann, Klammer zu, der ist dieser Sache überlassen. Wer einen Ring anzieht und glaubt, dass dieser Ring hilft, dann ist er diesem Ring überlassen. Also gemeint ist, der wird ihm nicht helfen, ja, weil der Ring kann gar nichts machen. Ja. Und dieser Hadith ist Hasan in Sahih al-Targhib und Tarhib eingestuft worden. Okay. Interessanterweise, der Prophet sagte, wer ein Talisman anzieht oder ein Amulett anzieht, so möge Allah seine Angelegenheit nicht vollenden. Das heißt, es ist ein Dua gegen ihn. Und man könnte auch verstehen, dass der Prophet nicht ein Dua gemacht hat, sondern er sagte, dem wird Allah seine Angelegenheit nicht vollenden. Also es kann sein, dass es eine Zustandsbeschreibung ist und kann sein, dass es ein Dua ist. Möge Allah in seine Angelegenheit nicht vollenden. Also das heißt, er wollte, dass er gesund wird, und das passiert eben nicht. Ja. Oder es kann gemeint sein, ihm wird Allah seine Angelegenheit nicht vollenden. Beides kann man daraus verstehen. Und in beiden egal wie man es versteht, wir wissen, aus dieser Aussage verstehen wir, dass es verboten ist, haram ist. Oder was ich sagen, der Prophet sagt in einer anderen Überlieferung, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Wer einen Talisman anzieht, der hat Schirk begangen. Und das ist eindeutig klar, jetzt diesem Hadith, der Hadith Sahih, in Al-Jami' al-Saghir, und auch woanders, dann wissen wir jetzt hundertprozentig, oder auch vorher schon, dass das Anziehen von solchen Sachen und Glauben, dass es hilft oder nutzt, eine Form des Schirk ist. Es gibt manche Leute, sie sagen, ich trage diese Sache, nicht, weil ich glaube, das hilft oder schadet, sondern ich möchte es einfach tragen. Einfach so. Talisman tragen. Okay? Ha? Schmuck oder irgendwas. Auf jeden Fall, da sagen wir trotzdem, es ist genauso verboten. Ja? Ob Schirk oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wir sagen, es ist genauso verboten, weil diese Person ähnelt einer Person, die so etwas trägt. Und allein das ein Grund. Und zweiter Grund ist, dass der Prophet mir auch gesagt hat, wer eine Tamima aufhängt oder anzieht, der hat Schirk begangen, deswegen, dass sie offensichtlich wird. Und dritter Grund ist, weil wir wollen nicht, dass von einem Muslim schlecht gedacht wird. Und wenn ich bei jemandem so etwas sehe, dann das Erste, was ich denke, ist, er trägt es deswegen. Was kann ich denn dafür? Er trägt ein Amulett, dann denke ich, das Amulett trägt er, weil es ein Amulett ist. Und nicht, weil es Schmuckstück ist. Ja. Er soll eben Sachen anziehen, die erlaubt sind und nicht Sachen, die verboten sind. Okay. Na, Fakat Ashrak, haben wir gesagt, kann sein, dass also gemeint ist die große Form von Schirk und kann sein, dass die kleine Form von Schirk. Okay, dann jetzt ein Hadith überliefert von Ibn Abi Hatim über Hudhaifa. Und dieser Hadith ist nicht authentisch eingestuft worden. Astaghfirullah, den Hadith habe ich. Entschuldigung, der ist nicht authentisch eingestuft worden, aber ich erwähne ihn trotzdem, weil die Bedeutung ist offensichtlich, also ist die Bedeutung des Hadiths ist unproblematisch. Also wir wissen, liebe Geschwister, ein Hadith ist ja zweigeteilt. Ein Hadith hat zum einen eine Überlieferungskette und zum zweiten den überlieferten Text an sich, den Matn, ja, oder die Sache, die überliefert wurde durch diese Überlieferungskette. Sobald die Überlieferungskette nicht authentisch ist, können wir natürlich diese Hadith nicht als Beleg benutzen. Dürfen wir nicht sagen, der Prophet hat das gesagt. Oder jemand anderes hat etwas gesagt, weil es muss ja nicht mal ein Hadith mit dem Propheten zusammen sein. Okay. Wenn allerdings die Kette nicht authentisch ist und der Inhalt des Hadithes einwandfrei ist, weil er mit dem Koran übereinstimmt, mit den anderen Hadithen übereinstimmt, ja, dann erwähnen wir diesen Text nicht als Beweis, sondern erwähnen wir als zusätzlicher Hinweis. Als zusätzlicher Hinweis, weil die Bedeutung bestätigt worden ist woanders. Und gerade bei diesen Überlieferungen ist es unproblematisch. Warum? Weil ich sage euch jetzt gleich. Und zwar ist überliefert worden in diesem Hadith über Hudhaifa, radiallahu anhu ardah, dass er einen Mann sah, der in seiner Hand einen Faden gebunden hatte, wegen Fieber. Also er hat diesen Faden gemacht, um sein Fieber zu schwächen. Dann hat Hudhaifa einfach dieses Band geschnitten, abgerissen von der Hand dieser Person. Und er hat den folgenden Vers gelesen aus Surat Yusuf: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Und die meisten von denjenigen Menschen, die an Allah glauben, sind Mushrikun. Oder gesellen ihm etwas bei. Die meisten Menschen, die an Allah glauben, sind Mushrikun. Okay. Und die offensichtliche Bedeutung ist eindeutig klar. Und manche Menschen begehen großen Schirk, manche begehen kleinen Schirk, aber die meisten Menschen, die an Allah glauben, leider begehen Schirk, wie Allah es gesagt hat. Und an dieser Stelle, wie ich gesagt habe, kann sein, wenn jemand so ein Band anhat, je nachdem wieder, kann sein, dass es die große Form von Schirk ist und kann sein, dass es die kleine Form von Schirk ist. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.